Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Holger, schön, dass du es einrichten konntest. Wir amüsieren uns immer noch über die letzte Sendung. Gutes Sehen nützt, gutes Sehen schützt. Thema heute aber mal ein ganz anderes, denn das Ende des Novembers naht. Ja. Versicherungen. Ach, hör auf. Ich kann diese Werbespots im Fernsehen wirklich kaum noch ertragen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, also ich habe das nie verstanden. Also ich habe immer, meine Autos, eigentlich alle Fahrzeuge, die ich habe immer da versichert, wo mein Vater seine versichert hatte. Und der hat gesagt, ja, okay, kannst du hingehen. Dann hatte ich damals da auch angerufen, konnte dann irgendwie die Zweitwagenprozente mitnehmen und dann bin ich immer bei derselben Versicherung geblieben. Ja, das ist deren Geschäftsmodell, nicht? Wenn du erstmal drin bist, wenn die Nadel erstmal am Arm steckt. Naja, dumm. Es kann auch klug sein, nicht? Denn wenn du tatsächlich so eine Versicherungsagentur hast mit einem Menschen aus Fleisch und Blut, dem du deine ganzen dummen Fragen stellen kannst und der. Ich weiß überhaupt nicht. Also das einzige Mal, dass ich irgendwem so eine Frage stellen, also das mache ich am Telefon, das einzige Mal, dass ich zu einer anderen Versicherung gegangen bin, war, als ich den Oldtimer hatte, weil meine alte Versicherung dafür kein vernünftiges Angebot hatte. Ja, okay. Dann gehe ich damit halt woanders hin. Du, aber jetzt erst nochmal grundsätzlich. Ja, grundsätzlich, was ist das, diese Werbespots? Warum? Nein, also das liegt daran, dass die allermeisten, keineswegs alle, und es werden auch peu à peu immer weniger, Versicherungsverträge starten bzw. enden mit dem Jahreswechsel. Ja, also der Versicherungsbeginn liegt am 1.1. Und wenn du irgendwas verändern willst, wenn du ihn kündigen willst oder den Versicherer wechseln willst, dann musst du die Kündigungsfrist einhalten und die ist dann eben 4 Wochen vorher, sprich 30. November. Stimmt. Da kommt dieser 30. November. Genau, und wenn ich im September ein Auto zulasse und versichere, dann zahle ich immer nur einen Teil bis 31.12. Genau. Und dann wird es noch. Jetzt kapiere ich das zum ersten Mal. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Daher kommt der 30. November. Und jetzt haben natürlich nicht jede Versicherungsgesellschaft ist ja froh darüber, dass jetzt mit der Werbemaschine da eben das Bewusstsein dafür geweckt wird und die Leute tatsächlich anfangen, ihren Versicherungsvertrag zu hinterfragen und möglicherweise wechseln, also woanders hingehen. Und deswegen starten jetzt Versicherungsverträge auch irgendwie kreuz und quer im Jahr. Kann man ja auch machen, nicht? Man lässt den eben zu am 14. März und dann startet auch der Versicherungsvertrag am 14. März. Das heißt, das ist keine gesetzliche Regelung, dass es am 1.1. und das hat sich so eingebürgert. Hat sich so genau, seit Jahrzehnten. Nicht? Und jetzt, dann kann man zwar theoretisch auch bis zum 30. November kündigen, aber dann gilt natürlich eine völlig andere Frist, bis diese Kündigung auch wirklich Wirklichkeit wird. Ist das denn, ich hätte jetzt auch angenommen, dass Autoversicherung, es gibt da so große Unterschiede? Also das Geschäftsmodell ist natürlich gleich. Nicht? Ja. Also wenn man von Autoversicherungen spricht, dann gibt es einmal die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Genau. Ja, also die muss jeder Autohalter, also jeder, der ein Auto auf seinen Namen zulässt, nachweisen auf seinen Namen. Dann gibt es noch die Kaskoversicherungen on top, die sind aber freiwillig. Da gibt es einmal die Teilkasko und dann einmal die Vollkasko. Vollkasko ist, wenn ich die Karre selber kaputt gefahren habe und Teilkasko ist, wenn ich morgens runterkomme und jemand anders hat mir die Karre kaputt gefahren. Nee, das würde auch nicht die Teilkaskoversicherung abdecken, aber wenn du zum Beispiel morgens runterkommst und dir ist wegen des Sturms in der Nacht ein Ast aufs Dach gefallen und alles ist platt, dann würde die Teilkaskoversicherung greifen. Oder wenn jetzt, du wohnst in Berlin-Friedrichshain und du kommst morgens zu einem rauchenden Wrack, weil wieder irgendeiner so einen Glühanzünder auf den linken Vorderreifen gelegt hat. Ja, so ein Grill. Was ist eigentlich, wenn mir einer die Reifen klaut? Ja, das ist Diebstahl dann. Nicht? Und das ist auch Teilkasko. Ah, okay, cool. Ja, also die Teilkaskoversicherung umfasst eben diese ganzen Feuer, Vandalismus. Wind, Hochwasser. Nee, nicht Vandalismus. Vandalismus auch nicht. Aber wenn einer mein Auto angezündet hat, dann ist das doch Vandalismus. Feuer. Ah. Ja, wenn er jetzt das heißt, wenn die Scheibe einschlägt. Sollte ich hinterher noch einen Brandsatz reinwerfen? den Teil musst du, glaube ich, rausschneiden. Das wäre dann Versicherungsbetrug. Ja, nicht? Wenn jetzt allerdings jemand die Scheibe einschlägt und dabei das Radio klaut, dann ist es wieder Diebstahl und dann wird der Glasschaden auch mit. Obwohl, warte mal, Glasschäden sind ja auch mit drin im Teilkasko-Bereich. Nicht? Also das ist wahrscheinlich so ein Graubereich, da müsste man jetzt wirklich einen Versicherungsspezialisten fragen. Also wenn der klassische Glasschaden ist, du fährst auf der Autobahn, es macht Klack und der LKW vor dir hat ein Steinchen abgeschossen und schießt dir in den Sichtbereich eben so ein Spinnenbein da in deine Windschutzscheibe. Das trägt auch die Teilkasko-Versicherung, Glasbruch und dann. Aber da geht man ja dann auch sowieso zu Smart Repair. Stimmt, diese eine große Smart Repair-Bude, deren Namen alle kennen. Deren Namen man nicht aussprechen darf. Ja, das ist so ein de facto Standard dazwischen. Genau. Die werben ja sogar damit, dass das die Casco bezahlt, ne? Die Teilkasko. Ja, wenn man eine hat. Man eine die hat, ist, wie gesagt, freiwillig. Ja. Und die Teilkasko-Versicherung ist auch nicht rabattierbar. Also da gibt es keinen Schadenfreiheitsrabatt. Im Gegensatz zur Vollkaskoversicherung. Ja. Wenn du da so eine Weile schadenfrei bist, dann sinkt die Prämie peu à peu runter. Und die Vollkaskoversicherung inkludiert ja auch die Teilkaskoversicherung. Also du kannst im Extremfall, nehmen wir mal an, du bist seit 15 Jahren schadenfrei in der Haftpflichtversicherung, ja, und sagst so, und jetzt kaufe ich mir ein neues Auto und da soll auch eine Vollkaskoversicherung, ja, drauf. Dann sagt der Versicherer ja, okay, da übernehmen wir jetzt gleich die 15 Jahre Schadenfreiheitsrabatt aus der Haftpflichtversicherung. Ja. Nicht immer, aber es gibt Versicherer, die machen es so. Und dann ist die Prämie, die du für die Vollkaskoversicherung bezahlst, obwohl die Teilkasko da mit drin ist, unter Umständen geringer als die, die du für Teilkasko alleine bezahlen würdest. Ja, läuft ja mit ein. Ja. Also das ist sicherlich ein etwas konstruierter Sonderfall, aber es kann so, unter warum? Also ich meine, es gibt genug Leute, die so lange unfallfrei... Also naja, aber nicht jeder kauft sich eine Vollkaskoversicherung. Nicht? Das hat ja keinen Zweck, wenn du jetzt irgendein altes Möhrchen hast, wo der Zeitwert eben 3 Jahresprämien, ja, Vollkaskoversicherung hat. Ich hatte noch nicht so viele Neuwagen in meinem Leben, aber immer wenn ich einen hatte, die 3-mal... Mhm. Habe ich dann auch eine Vollkaskoversicherung gemacht. Für wie lange ist das eigentlich sinnvoll? Gibt es da eine Faustregel? Naja, also so lange, bis der Zeitwert des zu versichernden Autos noch in einem sinnvollen Verhältnis steht zum wahrscheinlichen Risiko eines Vollkaskoschadens. Nicht? Also nehmen wir mal an, du kaufst dir... Nehmen wir mal Golf. Einfach meine Karre. Autos. Ford Fiesta. Genau. Was hat der neu gekostet? Ich glaube damals... Irgendwie. 14.000 oder so. Gut, nehmen wir mal die 14.000. Nach 3 Jahren hat er noch ungefähr 7.000. Ja. Ja, und die Vollkaskoprämie, wenn du mit einer Selbstbeteiligung von, sagen wir mal, 150 Euro oder 500 Euro meinetwegen, dann zahlst du, hängt auch wieder davon ab, in welcher Vollkasko-Typklasse der eingeordnet ist, zahlst du eine Prämie im Jahr von vielleicht 350 Euro. Ja. Ja. So, und nach 3 Jahren ist der schon, hast du schon 1.000 Euro ausgegeben. Ja, plus, wenn der Fall kommt, ein Vollkaskoschaden, die Selbstbeteiligung, dann liegst du ja schon im Bereich von 25% des Wagenwertes. Ja, dann musst du erstmal wenn es ein Totalverlust ist, ja, dann könnte man eventuell davon sprechen, dass es noch sinnvoll ist. Ja. Aber irgendwann hört es auf. Das ist in der Regel 5 Jahre nach der Erstzulassung. Okay. Das ist so eine Faustregel. Sonderfall, beziehungsweise wie wird dieser Restwert festgelegt? Weil der Ford Fiesta, den ich damals hatte, dessen Wertverlust war ja wesentlich größer als der Wertverlust jetzt meines Campingbusses zum Beispiel ist. Also wenn ich jetzt auf ein Gebrauchtfahrzeugmarkt gehe. Naja, da gibt es ja ganz klar die Wertverlusttabellen von zum Beispiel der Deutschen Automobiltreuhand DAT oder von Eurotaxi. Die schwacke Liste. Ja, da gibt es, sind eigentlich die großen beiden Player. Nicht? Du kannst, also da kannst du dir so eine ungefähre Vorstellung, was dein Wagen noch für einen Restwert hat, kannst du dir entweder durch eine kleine Recherche in den Online-Gebrauchtwagenportalen suchen. Ja. Das sind aber allerdings Angebotspreise, also die liegen ein bisschen höher. Mhm. Oder du machst ja mal den Spaß und gehst zu wirkaufendeinauto.de und sagst, wir mein Auto verkaufen, dann kriegst du genau den Händler-Einkaufspreis zum Zeitpunkt X. Und das ist eigentlich immer das. Aber ist das auch das, was die Versicherung sagt? Oder wird die Versicherung sagen, nee, mein Freund, das ist uns scheißegal, dass so ein Campingbus gerade sehr gebraucht, sehr stark nachgefragt und deshalb teuer ist. Wir bezahlen dir trotzdem nur das Basisfahrzeug? Nee. Die Versicherer rechnen in diesen Fällen immer mit dem Wiederbeschaffungswert. Ah, okay. Das ist der Wiederbeschaffungswert. Ja, okay. Und der kann unter Umständen sogar deutlich höher liegen der liegt immer deutlich höher als der Händler-Einkaufspreis. Ja. Ist ja klar, weil der Händler kauft sich irgendwas ein, macht da ein bisschen dran rum, neuen TÜV präsentiert, poliert und macht und legt dann eben seine Marge obendrauf plus die Kosten. Und das ist dann der Händler-Verkaufspreis. Ja. Und der Wiederbeschaffungswert, der kann aber sogar noch über dem Händler-Verkaufspreis liegen, denn du willst ja innerhalb eines überschaubaren Zeitraums einen Ersatzfahrzeug haben und da kann es unter Umständen dann eben passieren, dass du nur 2 oder 3 findest und einer ist am Bodensee, der andere im Saarland, ja, und den dritten willst du nicht, genau, und dann nimmst du eben den am Bodensee, hast noch Reisekosten und so weiter und da kommen eben ein paar Euros noch on top. Der Wiederbeschaffungswert. Okay. Das ist das, was die Versicherung dann leistet, wobei da ist immer noch eine Menge Bürokratie dazwischen, bevor dann nach so einem Totalverlust eines Autos entweder Voll- oder Teilkasko, Teilkasko ist ja auch wiederbeschaffungswert, wenn er geklaut wird zum Beispiel, da diskutiert man dann natürlich so ein bisschen rum. Nicht? Okay, also das ist das, was im Leistungsfall passiert. Und vorher musst du ja als Versicherungskunde erstmal deine Obliegenheit erfüllen und zwar bezahlen. Ja. Ja, also die Prämien, die da zugrunde liegen. Und die musst du auch natürlich pünktlich bezahlen. Und gerade insbesondere die Erstprämie, also du lässt ein Auto zu und holst dir eben die Versicherungsbestätigung von deiner Versicherung. Da bist du dann schon nach 14 Tagen, muss die Prämie wirklich beim Versicherer eingegangen sein. Also muss wirklich, geht wirklich relativ schnell. Und wenn das nicht passiert, dann sind die auch ganz... Kommt der Repo-Man rausgefahren. Genau, das geht ganz schnell. Also wenn du die Erstprämie nicht bezahlst, bist du ganz schnell raus und dann hast du auch gleich einen schwarzen Punkt da in der Liste. Okay. Ja, also da ist dann versicherungsintern, also in der Branche gibt es natürlich keine schwarzen Listen. Ich glaub, nein. Überhaupt nicht. Es gibt ja auch keine Listen, die darüber Auskunft geben, ob du auf Rechnung kaufen darfst oder Vorkasse zahlen musst. Nein, habe ich auch noch nie erlebt, privat. Bei meiner Waschmaschine noch bei meinem Kühlschrank. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man an eine günstige Versicherung ran? Das heißt, grundsätzlich die Überlegung, ob ich meine Versicherung vielleicht mal kündigen und zu einem anderen Versicherer gehen sollte, ist grundsätzlich eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, na klar, okay. Na sicher, weil die ändern ja auch teilweise ihre Versicherungsbedingungen und dann ändert sich auch das gesamte Marktgefüge. Ja. Nicht? Oder die Versicherer entwickeln intern eine neue Philosophie, wie versichern wir denn? Und es gibt ja nun wirklich ein paar hundert Versicherer, die da theoretisch in Frage kommen. Und es hat schon seine Berechtigung, wenigstens einmal im Jahr zu gucken, wo liege ich denn jetzt? Ja. Also dann sucht man sich die letzte Versicherungsrechnung raus, vielleicht auch die ganze Korrespondenz, die man hat. Also ist ja jetzt irgendwann kommen ja dann auch, falls eine Erhöhung ins Haus steht, aus welchen Gründen auch immer, kriegt man ja eine Mitteilung als Mail oder als geschriebenen Brief. Und dann guckt man mal, was denn der Wettbewerb so leisten kann. Man kann ja auch lässt sagen, sich das überhaupt sauber vergleichen, weil das sind so. Naja, das ist. Du hast dann hunderte Einzelteile, die dann. Richtig, es ist komplex zugegebenermaßen. Nicht? Du hast also früher vor, weiß ich nicht, 30 oder 40 Jahren, da war das ein einheitlicher Markt. Ja. Der war auch, glaube ich, noch ganz anders reguliert als heute. Und da konnte man einfach stumpf nach dem Preis gehen. Aber heute, kann man ja bei den Vergleichsportalen sehen. Nicht? Also man gibt dann seine Umstände ein, also welches Auto habe ich, wo wohne ich, wie sind meine privaten Lebensumstände, bin ich verheiratet, bin ich Mitglied eines Automobilclubs, bin ich Bahncard-Besitzer, was die alles wissen wollen. Und dann kommt eben irgendeine Zahl raus und dann guckt man sich dann die verschiedenen Angebote an und dann kann man die aber auch noch im Detail vergleichen. Also gibt es ja dann Masken, dann machst du eben zwei oder drei Angebote, lässt du dann mal runterlaufen und da sind dann eben Sachen drin, weiß ich nicht, die einen haben zum Beispiel schon mit drin einen Rabattretter, ja, oder... Rabattretter ist das, was mir mal passiert. Da kommen wir gleich zu. Rabattretter ist auch eine spezielle Sache. Oder da ist dann mit drin der Schutzbrief, der ist schon mit drin. Bei anderen mussten ja wieder für 5 Euro im Jahr extra dazu klicken und all so eine Sachen. Und da kann man sich dann eben selber überlegen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Mhm. Ja, also du kannst unter Umständen sagen, ja, die hier ist ja zwar viel, viel billiger, die zahle ich ja 75 Euro weniger im Jahr, aber dafür ist das und das und das nicht mit drin. Oh, mache ich dann doch lieber nicht und zahle lieber ein bisschen mehr, habe aber eben mehr davon. Hm. Also das ist schon individuell unterschiedlich. Also man kann heute nicht sagen, dass so eine Versicherer, dass eine Versicherung, eine Kfz-Versicherung ein Standardprodukt ist. Die Zeiten sind vorbei. Rabattretter ist eigentlich eine Versicherung der Versicherung. Ne? Also du versicherst dich, also das war bei mir, ich hatte mal einen Parkschaden, ewig her. Wirklich ein Parkrempler. Den hast du rauspolieren können. Also an so einer so lackierte Stoßstange. Mhm. Irgendwie hast du locker rauspolieren können. Der Typ meinte auch, kein Problem, polieren wir raus. Mhm. War das Fahrzeug seiner Frau. Mhm. Und irgendwann kriegte ich dann Post. Die ganze Stoßstange musste neu gemacht werden. Eine Woche Werkstatt mit Mietwagen. Mhm. 1.800 Euro Kosten. Ja. So, und wir können das bezahlen, dann steigt aber Ihr Schadensfreiheitsrabatt, also beziehungsweise sinkt. Ne? Ja. Dann habe ich da angerufen und gesagt, passen Sie mal auf. Ich glaube, wir sehen hier einen Versicherungsbetrug. Ja? Das war ein kleiner Parkrempler, das hätte man rauspolieren können. Dann sagte der Typ bei der Versicherung, aber der Gutachter hat gesagt, das ist so, dann ist das jetzt so. Und da ist dann tatsächlich mein Rabatt ein bisschen kaputt gegangen drüber. Genau. Und dagegen hätte ich mich auch noch mal versichern können mit einem Rabattretter. Genau, also nicht gegen den potenziellen Versicherungsbetrug. Ja, Aber das finde ich eigentlich das stärkste Stück. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viel Versicherungsbetrug da unterwegs ist. Also weil wäre zu meinen Lasten. Da können wir wieder ein extra Thema draus machen. Da gibt es ja die sogenannten Autobumser. Ne? Achso, ja, die Vorfahrt, warten, bis einer die Vorfahrt nimmt. Naja, da steht dann einer nicht und dann in dem Moment, wo der da hinten mit der gelben Mütze die Zeitung zusammenklappt, gibt der Gas und dann kommt einer und kracht hier in den schon dreimal gespachtelten Kotflügel. Da fällt der Spachtelbrocken wieder ab. Ja, weil mir auch mal, mir hat dann auch in einem alten Auto mal jemand die hintere Tür eingedrückt, auch ein Parkschaden hat. Dann hat er auch gesagt, Entschuldigung, Versicherung. Dann bin ich halt zum Gutachter der Versicherung gefahren. Hm. Der Gutachter hat gesagt, ja, 1400 Euro. Hm. Mein Schrauber hat gesagt, weil ich dir für 250 die Farbe habe ich sogar noch hier rumliegen. Hm. Und die Versicherung hat dann die Kohle ausgezahlt. Was eigentlich ist es auch. Eigentlich ist es auch nicht in Ordnung. Naja, das kann man jetzt nicht als Autobumserei bezeichnen. Nicht? Also, nee, das war Zufall. Also, das nein, nee, du hast also pass auf, dir Zufall. Passiert ein Schaden, ja, also jemand beschädigt deine Sache Auto. So. Ja. Nach dem normalen bürgerlichen Gesetzbuch muss derjenige, der den Schaden verursacht hat, eben dafür sorgen, dass der vorherige Zustand wiederhergestellt wird. Also die Reparatur und alles. Also, du musst also so gestellt werden, als ob der Schaden nicht passiert wäre. So ist die Rechts. Naja, und es hat halt auch nicht jeder Mercedes-Schrauber, der da mal schnell so eine Tür einbaut, weil da noch einer rumsteht. Nee, aber pass auf, und jetzt muss natürlich irgendeine Basis gefunden werden, wie regelt man solche Schäden. Mhm. Nicht? Und da hat die Versicherungsbranche, die kalkuliert eben so, die sagt, es passiert der Schaden X, der Wagen wird dann nach Herstellervorgaben wieder so repariert, dass er so aussieht, als ob der Schaden nie passiert wäre. Und Herstellervorgaben, man landet also in einer Vertragswerkstatt. Ja. So, und die Vertragswerkstatt, die arbeitet eben nach bestimmten Qualitätskriterien, die auch wieder vom Hersteller vorgegeben sind. Und da heißt es dann eben, der Kratzer, ja, natürlich kann man den auspolieren, aber man weiß ja nie, am Ende ist dann der Prallkörper in der Struktur beschädigt, der darunter liegt. Das muss also erstens geprüft werden und aus Sicherheitsgründen, also schreibt auch der Hersteller vor, muss der in jedem Fall gewechselt werden. Ja. Der Hersteller sagt, hey, na klar, da verkaufen wir ja viel mehr Prallkörper als sonst. Und das treibt natürlich die Kosten. Ja. Ja, so. Und wenn man jetzt aber als normal technisch informierter sagt, da ist doch völlig einwandfrei. Die kleine Schramme, die hat dem Prallkörper gar nichts getan. Ja. Der bleibt selbstverständlich drin und wir polieren das so ein bisschen nach. Und meinetwegen gibt es noch eine Beilackierung und dann kommen wir tatsächlich mit 2 Arbeitsstunden und 20 Euro Material, landen wir bei 250. Dann sagt der Meister, lass mal Öl ab, fahr mal um den Block und hinterher sagt er, Sie haben übrigens auch noch einen Motorschaden. Naja gut, dann kommen wir wieder in den Bereich des Versicherungsbetruges. Aber so wird eben gearbeitet. Nicht? Ja. Und wenn man dann, es gibt ja immer die Möglichkeit, auf Gutachtenbasis abzurechnen. Also da gehst du hin und sagst, ich fahre jetzt zum Gutachter meiner Wahl. Das war damals so, also ich hatte halt auch Glück, es war halt eine riesige Versicherung, die haben dann hier in Treptow oder an den Türmen einen Gutachter sitzen und der hat halt auch gesagt, sie können das jetzt, also sie können sich das Geld von uns überweisen lassen oder sie fahren in die Werkstatt und wir bezahlen das dann. Ja, so, genau. Und also du kannst, wenn du jetzt sagst, aha, ich bin ja ein kluges Köpfchen, ich suche mir mal selber einen Gutachter und der sagt, also der Prallkörper, der muss auf jeden Fall ausgetauscht werden. Also das schreibt der Hersteller so vor. Ja, und dann schreibt er das natürlich auch mit in sein Gutachten und dann kommen tatsächlich die 1800 Euro, die stehen dann da. Ne? Ja. Ja, und dann sagt der Versicherer, tja, Gutachten liegt vor, alles klar, er muss das Gutachten deines Gutachters akzeptieren. Ja? Er muss das akzeptieren. Okay. Deswegen versucht er natürlich immer einen Vertragsgutachter der Versicherung hinzuschicken. Also ein bisschen wie der Amtsarzt, der dich ein bisschen später krank schreibt als alle anderen Ärzte. Ja, genau, also Brot ich esse, des Lied ich singe, nicht? Also es alles im Rahmen des Legalen, kann unter Umständen den Vorteil haben, dass nach so einem Versicherungsgutachter-Gutachten die Sache völlig unproblematisch auf deinem Konto landet und du hast nach einer Woche das Geld. Ja. Ja, ist ja auch was wert. Ja, war super. Nicht? Und der andere, dann wird dann eben noch ein bisschen hin und her diskutiert und dann dauert es eben ein bisschen länger. Will auch nicht jeder. Die meisten Leute wollen ja ihre Kiste möglichst schnell wieder blitzeblank vor der Haustür haben. Naja, also diese Abrechnung auf Gutachterbasis, die ist der Versicherungswirtschaft natürlich auch ein Dorn im Auge. Und da ist jetzt seit einiger Zeit, also wird dann auch der Umsatzsteueranteil, der auf so einer Werkstattrechnung ja auch immer auftaucht, der wird dann eben wirklich nur der nachgewiesene Teil, der wird dann ausbezahlt. Also wenn du jetzt 1800 Euro Gesamtschadensumme hast, dann geht man dann erstmal auf den Nettoteil, ja, also ohne die Umsatzsteuer. Den kannst du dann verlangen. Wenn du denn in einer Werkstatt warst und Umsatzsteuer zahlen musstest. Genau, wenn du in einer Werkstatt warst und sagst, also ich habe jetzt hier 250 Euro bezahlt und dann sind da eben und den Umsatzsteueranteil, den kriegst du dann noch nachträglich überwiesen. Ja. Also du kriegst dann am Ende nicht die 1800 Euro, sondern nur den Nettobetrag plus den Umsatzsteuerbetrag, den du tatsächlich aufgewandt hast. Ja, verstehe. Also was ich auch okay finde, nicht? Also so, man muss ja, das ist ja auch ein Geben und Nehmen, kann ja keine Einbahnstraße sein. Nicht? Wie viele Fahrzeuge hast du eigentlich versichert? Mir fällt mich gerade, es gab mal einen Moment in meinem Leben, da hatte ich 4 Kraftfahrzeuge versichert. Und da sagte der Mann von der Versicherung, ach, da können Sie bei uns einen Flottenvertrag machen, Das ist günstiger. Ja. Ich musste, glaube ich, nur versprechen, dass ich immer nur ein Fahrzeug zur Zeit bewege oder bewegen lasse. Ja, auch das ist individuell verhandelbar. Ah, okay. Nicht? Also Flottenverträge gibt es ja massenhaft. Das fand ich sehr, irgendwie, ich habe mich sehr weltläufig gefühlt mit meiner Fahrzeugflotte. Mein Name ist Holger Klein, ich habe Flottenbetreiber, steht dann auf der Visitenkarte. Wie machst du das? Du hast doch bestimmt auch 6 oder 8 Fahrzeuge. Nee, ich habe im Moment, also mein Sammlerkennzeichen habe ich, ist 1, also ein Vertrag, dann habe ich Moped, 2. Vertrag, Motorrad, 3. Vertrag und dann noch 3 Autos, auch 6 im Moment. Sammlervertrag? Also naja, die 07er Nummer. Also es gibt doch diese rote 07er Nummer für Leute. Also rote Nummer? Naja, es gibt, es gibt die rote Händlernummer. Okay. Jetzt kommen wir zu Kfz-Kennzeichen. Ja, huiuiui. Das ist das nächste Thema, Holger. Kfz-Kennzeichen ist eine Wissenschaft für sich. Ja? Okay, nee, dann machen wir daraus eine Sendung. Ich schreibe das mal auf. Ja, also, Teaser. Genau. Ich habe jetzt, also das 07er Kennzeichen ist das Sammlerkennzeichen. Das ist eine rote Nummer, die mit 07 anfängt. Und die darfst du auf jedes beliebige Fahrzeug. Nein. Das kommt da. Wir schweifen ab. Ja, genau. Die Redaktion meldet sich übrigens gerade. Was will denn die Redaktion schon wieder? Die Redaktion hat 2 Fragen. Die erste Frage ist, Cassie, du hast vorhin gesagt, man kann ja dann, wenn man sich dabei den Portalen da guckt, dann kann man gucken, welche Kriterien braucht man für seine Versicherung. Gibt es denn irgendwie so die Top 5 Kriterien, wo du sagen würdest, die würde ich jedem raten, dass man da irgendwie sein Häkchen setzt? Der Götz ist so ein bisschen verbraucherorientierter. Genau. Dabei kommt er mit dem Auto. Oder? Genau, der kann ja gar nicht mal Auto fahren. Doch. Na, wäre ich mir nicht so sicher. Er darf, er kann nicht. Zweite Frage, und ich freue mich jetzt schon auf die Antwort. Warum ist es eigentlich so wohnortabhängig? Warum ist es so wohnortabhängig? Ja. Ich wiederhole das nur, weil Götz so leise redet. Mach mal die beiden Fragen, die Götz hatte. Ja, also die Top 5 der Versicherungsbedingungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen. Ja. Go! Also die erste ist, man sollte jetzt nicht zu sehr bei der Mindestversicherungssumme sparen. Also ist dieses 7,5 Millionen, 15 Millionen. Ja, genau. Es gibt eine Mindestversicherungssumme, die schreibt der Gesetzgeber vor, im Haftpflichtbereich. Ja. Also ich würde da mal das Maximum nehmen, was der Versicherer anbietet. Da reden wir von 2,50 Euro mehr Jahresprämie oder irgendwas im einstelligen Euro. Und 10 Millionen Euro hast du, also du musst halt nur mal einen Strommast um. Also ja. Der Strommast fällt um, halb des Saarland wird dunkel, der Stromlast durchschlägt beim Umfallen einen Dieseltankwagen, der durch Zufall gerade seinen Reifen direkt neben dem Stromlast wechselt. Ja. 25.000 Liter Diesel sickern ins Erdreich. Ja. Da muss eben das Genmaisfeld muss komplett saniert werden. Und der Genmais ist natürlich Sondermüll. Die Kosten, die wachsen ins Apokalyptische. Also da würde ich auch immer das möglichst Maximale nehmen. Ja. Das ist Punkt 1. Dann das Zweite, was ich immer ganz wichtig finde, ist möglicherweise tatsächlich ein Rabattretter. Ja, den haben wir ja vorhin kurz schon mal erwähnt. Mhm. Der sorgt auch immer für so einen kleinen Prämienzuschuss. Also da muss man ein bisschen mehr bezahlen. Allerdings sollte man dann unbedingt darauf achten, ob dieser Rabattretter dann auch nur für diese Versicherungsgesellschaft gilt. Es kann nämlich passieren, du hast einen Unfall und der Rabattretter greift, du bleibst also bei SF15 meinetwegen. Und wenn du dann aber die Versicherungsgesellschaft wechselst, dann sagt die andere, nö, da haben wir ja nichts mit zu tun, sie haben ja bei uns das nicht bezahlt und sie landen bei uns jetzt tatsächlich in SF7. Ja? Ja. Und dann ist der Rabattretter nicht so, aber könnte attraktiv sein. Ach so, das heißt, mein alter Vertrag, da steht, eigentlich bist du SF7, aber wir nehmen weniger Geld von dir. So dann wechsle ich die Versicherung und die melden dann an die neue Versicherung. Ja aber der hat SF7. Nee. Ja, genau. Okay, und das ist eigentlich nur ein Kundenbindungsinstrument. Ja, klar. Also muss man sich für sich selber entscheiden. Also ich würde den nicht nehmen. Mhm. Ja, das würde ich nicht tun. Dann Top 3. Top 3. Ja, das ist die Sache, die Entscheidung, soll ich ein Schutzbriefmodul damit reinbuchen oder nicht? Ja. Das Schutzbriefmodul besteht bei so einer Versicherung dann eben auch aus einer Telefonnummer und einer Kostenzusage von. Genau, und dann kommt am Ende trotzdem der ADAC. Naja, in manchen also Fällen. In manchen der Fällen Typ schon. Mit dem ADAC-Aufkleber auf dem genau, Auto, der auch für alle möglichen anderen. Auch nicht N-Service-Mitarbeiter, sondern eben arbeitet auch mit Vertragsunternehmen zusammen, die wiederum aber dann eben auch mit den Versicherern zusammenarbeiten. So, das ist das. Kann man tun. Ist auch, kostet 5 Euro im Jahr, also keine Ahnung. Ist er billiger als der ADAC? Naja, aber das ist, steht, man kann es nicht vergleichen. Nicht? Also nicht. Das, was die Gelben Engel mit ihrem, mit dem Super-Euro-Schutzbrief da anbieten, ist also meilenweit davon entfernt. Okay. Das ist immer noch mit Abstand das Beste, was auf dem Markt zu kriegen ist. Okay. Das ist ja der USP des ADAC. Nicht? Also, ja, ja, und darüber hinaus versuchen sie dann immer alle möglichen anderen Versicherungen naja, gut, okay, neue Starterbatterien zu verkaufen. Bleibt ihnen ja, naja, obwohl, also nehmen wir mal an, so ein Fall passiert, du bleibst liegen und der Batterie ist leer und dann kommt der ADAC. Ja, wollen sie gleich eine neue haben? Hat ja hinten ja. im Auto, ja, wenn es ja. draußen kalt ist. Die kostet dann eben nicht wie online 89 Euro, sondern 189 Euro. Ja. Aber dafür ist sie in dem Augenblick, wo deine alte kaputt ist, da. Es gibt jemanden, der die anbaut und auch anlernt und du kannst sofort vom Hof fahren. Ne? Also, da klingt jetzt ein bisschen, als würdest du vom ADAC heimlich bezahlt. Nee, aber ich hatte genügend Fälle, wo ich wieder in the middle of nowhere ja. mit absolut leerem Akku liegen geblieben ja, bin. Ja, und den Akt, den man dann hat, wenn man eben dieses Angebot nicht in Kauf nimmt, da ja, muss man ja. irgendeinen Kumpel anrufen. Hör auf, und der kommt dann vielleicht eine Stunde später. Ich weiß, ob ich mit platter Batterie im Brandenburgischen liegen geblieben bin ja. und das nicht wusste, was ich hatte, weil nämlich genau die Leuchte für, also die Ladestromleuchte, die war kaputt. Aha. Das heißt, ich habe überhaupt nicht, ich denke, was ist denn jetzt los? Warum geht denn jetzt mein Auto aus? Auch Ford Fiesta, oder? Nee, das war W124. Aha. Ja, das ist ganz grauenhaft. Was? Da geht die Ladekontrollleuchte kaputt? Was heißt kaputt? Die war so dunkel, sagen wir so, die war so dunkel, dass du sie nur in der Nacht überhaupt hast sehen können. Das war einfach, ja, es war schrecklich. Ja, ja. Na ja, gut. Nein, und ich werde auch nie vergessen, also ich habe ja auch, also der ADAC ist mir als Lobbyorganisation, gehen die mir sehr auf den Sack und ich finde das äußerst fragwürdig, aber die Gelben Engel sind der Hammer. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner damals Fiat Barchetta in Frankfurt, also war in Berlin zugelassen, bin in Frankfurt liegen geblieben damit und der Typ, der mich abgeschleppt hatte, ha, das kenne ich, mein Sohn, der hat auch so ein Auto, der bleibt auch dauernd liegen. Ich sage Ihnen eins, Herr Klein, machen Sie direkt eine Plus-Mitgliedschaft, weil dann bekommen Sie nämlich eine Woche lang gratis einen Mietwagen, wenn der in der Werkstatt steht. Ja, sehr schön. Und hast das habe ich gemacht. Aber redet hier von der Lobbyorganisation. Top 4. Top 4 ist Werkstattbindung. Ja, das ist ja, also das betrifft aber, glaube ich, nur den Casco-Bereich. Okay. Du kannst, also die Casco-Prämie kostet eben irgendwie die Summe X und da kannst du dann im Jahr 15 oder 25 Euro sparen. Ja. Wenn du sagst, ja, wenn mir mein Auto mit einem Casco-Schaden auffällig wird, also wenn irgendwas ist, Diebstahl, Glasbruch etc. und da muss repariert werden, dann gehe ich nur in die Werkstätten, die Versicherer vorschreiben. Ja, also die haben dann irgendwie Vertragsunternehmen, die dann eben geringeren Stundensatz nehmen oder eben. Ja, aber kann man ja machen, weil es gibt ja sowieso kaum noch Werkstätten. Also wenn ich habe einen Ford, es gibt glaube ich noch genau zwei Ford-Händler in Berlin, von daher was soll mir passieren? Ne? Ja, na gut, kann man machen. Also wirklich dem Versicherungskunden, wenn er eben so 0815 Autofahrer ist, der eben mit dem, also ein User sozusagen, der nichts Besonderes fährt, ist da eigentlich nichts gegen einzuwenden, zumal da eben dann immer noch Serviceangebote mit drauf sind. Dann steht da mit drin, ja, wir machen den Wagen, wir waschen den und saugen den von innen noch aus. Und ja, sie können optional, auch kriegen sie auf jeden Fall sicher auch einen Werkstattersatzwagen, den man natürlich möglicherweise bezahlen muss. Etc. Also das muss man auch entscheiden. Ich persönlich mit meinen Autos mache das nicht, weil ich habe eben eine Werkstatt meines geringsten Misstrauens. Ja, ne? Ja. Und das sind auch mal besondere Autos. Also irgendwie hier wie dein 124er, wenn da die Carjet-Tronik irgendwie spuckt, da kannst du eben nicht zu, am besten auch nicht zu Mercedes in eine Vertragswerkstatt gehen. Weil da ist der Letzte, der sich mit Carjet-Tronik beschäftigt hat, der ist vor 15 Jahren in Rente gegangen. Also das sollte man besser nicht tun, sondern da wirklich sich an spezialisierte Unternehmen wenden oder man fährt irgendein exotisches Auto. Weiß ich nicht, gestern habe ich mit einem Ferrari 308 zu tun gehabt. Ja, und da, ja, der Motor ist gerade wieder neu zusammengebaut worden. Und ich, oh, was, wer kann ich denn? Ich auch gerade gefragt, gibt es Ferrari-Fachwerkstatt? Also gibt's, na klar, gibt es die, nicht? Also gibt natürlich Ferrari stimmt, gibt Ferrari-Autohäuser, ja. Gibt es auch, das willst du alles nicht wissen, was da im Hintergrund abläuft. Dann sag mir doch lieber Top 5. Top 5, muss ich mal kurz mal überlegen, was nimmt man da? Vielleicht das ist allerdings dann schon die höhere Versicherungsmathematik, mal gucken, was nimmt man denn überhaupt für ein Auto? Wenn man jetzt also kein Auto schon hat, sondern sagt, so, ich suche mir jetzt erstmal eine Versicherung. Ah. Das spielt nämlich auch eine Rolle, denn... Ich brauche das Auto sowieso nur, um von A nach B zu kommen. Mir ist scheißegal, wie es aussieht. Genau, und die Höhe der Versicherungsprämie richtet sich ja nach mehreren Sachen. Jetzt reden wir wieder von Haftpflicht. Ja. Ja, da gibt es also einmal natürlich die Typklasse des Autos. Ja. Ja. Also jedes Auto hat ja eine Typklasse. Und das ist jetzt nicht alle Golfs haben die Typklasse 10, was die kleinste ist, sondern das hängt ab von der Motorisierung. Ja. Unter Umständen auch von der Getriebe-Variante, ob es ein Zweirad- oder ein Vierradgetriebener ist. Also wirklich jedes Auto, abhängig von der Typschlüsselnummer, hat auch eine eigene Typklasse. Ja. Ja? Das ist das eine. Dann gibt es die sogenannte Regionalklasse. Ja. Das ist dann, was Götze eben sagte. Ne? Warum ist vom Wohnort abhängig, genau, was es mich damit kostet? Damit haben wir den zweiten Teil dann auch gleich beantwortet. Ja. Die Regionalklasse ist das Ergebnis der Schadenhäufigkeit und der Schadenhöhe von regional, also von den Regionen Deutschlands. Ja. Da ist also was. Dicht besiedelt viele Pizzataxifahrer mit Fiat Panda. Fiat Panda ist teuer zu versichern. So ist es, super Beispiel. Ja, ja, genau so ist es. Nicht? Oder eben Diebstahlhäufigkeit. Berlin ist mit weitem Abstand der Spitzenreiter in der Diebstahlstatistik. Ich glaube, in Berlin gibt es mehr Kfz-Diebstähler als in Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Okay. Ja? Also irre hoch. Und deswegen sagen die, ja, was, ihre Wohnadresse ist Berlin. Ja, ja, da ist dann die Typklasse sehr, sehr hoch. Ne? Mhm. Und dann zahlt man eben die dreifache Prämie im Teilkasko-Bereich. Und man könnte natürlich auch sagen, okay, ich habe ja noch, ich könnte den Wagen ja jetzt auch auf meine... Ich kann ja bei dir an, ich kann mein Auto ja bei dir zulassen, da draußen auf dem Dorf. Und dann kannst du natürlich, wenn aber ein Umlandkennzeichen. Naja, nee, es ist nicht vom Kennzeichen abhängig, sondern von deiner Meldeadresse. Mist. Okay. Ja, die Kennzeichen sind ja inzwischen, die kannst du hin und her wechseln. Ja. Nur, du musst ja dem Versicherer sagen, wenn der ständige Standort des Autos sich ändert, also wenn du jetzt irgendwie auf dem platten Lande eine Meldeadresse hast, aber eigentlich bei deiner Freundin in Berlin wohnst, 365 Tage im Jahr, dann ist das versicherungsrelevant. Nicht? Wenn die Versicherung davon Kenntnis kriegt und tritt ein Schaden auf, ja, dann wird es wieder schwierig. Gibt es denn so die praktische Liste, die jedes Jahr neu erstellt wird, meinetwegen vom Automobilclub, wo ich nachgucken kann? Was ist denn eigentlich im Moment das günstigste Auto? Es gibt die, also bei Neufahrzeugen, also die ständig verkauft werden, weiß nicht, ob es auch für Gebrauchte gibt, da sind die Parameter ja auch andere, da geht es dann um die Kosten pro Kilometer. Ja. Ja, also das ist ja die griffigste. Ja, ja, klar. Und da sind eben drin, vor allen Dingen eben Wertverlust, ist ja der dicke Brocken, ne? Also das ist ja das, was ein Auto teuer macht. Eben Kraftstoffverbrauch, dann eben braucht Typklasse, wie hoch ist die Versicherung? Aber das kannst du ja eigentlich, kannst du das bezogen auf die Versicherung, kannst du es ja nur schwer in eine Liste schreiben, weil es ja auch immer davon abhängt, wo wohne ich denn gerade, während ich diese Liste lese. Naja gut, aber die sind ja alle vergleichbar. Die hängen dann eben alle in der gleichen, gleichen Region. Und da wird dann angenommen, das Auto ist in, in Kassel zugelassen. Mhm. Alle, damit man es vergleichen kann. Du kannst dann zwar nicht sagen, der ist der billigste, aber man kann sagen, der ist billiger als der. Ja. Ja. So kann man es machen. Und es gibt vom GDV, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, gibt es im Netz eine Liste aller Typklassen und aller Regionalklassen. Also man kann dann seine Ideale, sagt man so, ich möchte gerne Typklasse 10, das ist die kleinste, und auch Regionalklasse, auch, also möglichst tief unten, welche Autos gibt es denn da? Ja. Weißt du aus dem Stand, was das wäre oder was es sein könnte? Wahrscheinlich so Hyundai... Also ich irgendwas, was zu schmal ist, dass wir zu zweit nebeneinander da sitzen. Ich weiß nur, also zum Beispiel irgendwie, du hast ja Ford Fiesta gesprochen, der war mal lange Zeit, also früher war der mal ganz klein, aber eben ein kleines, billiges Auto. Und witzigerweise war aber der billigste damals in der Typklasse Mercedes 500 SL. Ja, klar. Ja, ja, so leuchtet ein. Ja, weil der wurde eben nur von, weiß ich nicht, Senioren bewegt. Immer in der Garage geparkt, immer in der Garage geklaut. Wurde nie geklaut und wurde nur bewegt, wenn zwei Sonnen am Himmel standen. Ja. Also mal ganz vorsichtig gefahren. Also da passierten eben wenig Unfälle und das machte sich dann eben in der Unfallstatistik entsprechend bemerkbar. Und deswegen ist es manchmal besser, man kauft sich wirklich so eine dicke, fette Kiste, ja, weil die Versicherung dann so lächerlich gering ist, dass die höheren Treibstoffkosten und Werkstattkosten möglicherweise kompensiert werden. Aber... Das ist immer einzelfallabhängig und deswegen sollte man, bevor man sich überlegt, was man für ein Auto haben will, unter anderem eben auch mal die Typklassen checken. Andreas Kessler, vielen Dank.